Ich sitze an einem Leben. Drogen sind teuer. Ich sitze an keinem Leben. Boah, bin ich voll. Oh, my God.